Hi. Hallo. What opinion do you have today? Welche Meinung hast du heute? Is it prideful or is it just your opinion? Ist sie voll Stolz oder einfach deine Meinung? Remember. Denk dran. If it's prideful, it will harm the unity. If it's not prideful, it will be okay. Wenn sie überheblich ist, schadet sie der Einheit. Wenn nicht, ist alles okay. And then he says, don't allow self-promotion to hide in your hearts. Dann sagt Paulus, lass nicht zu, dass sich die Eigennützigkeit in euren Herzen versteckt. What would happen? Was wäre? If every self-promoted ministry would be removed from the church. Wenn jeder eigennützige Dienst aus der Gemeinde entfernt werden würde. I wonder how many ministries would remain. Ich frage mich, wie viele Dienste übrig bleiben würden. You know, there are so many people who self-promote them in the kingdom of God. Es gibt so viele Leute, die sich im Reich Gottes selbst voranbringen. And Paul says, don't allow this to hide away in your hearts. Paulus sagt, lass nicht zu, dass sich das in euren Herzen versteckt. You know, I've learned that in the new covenant, why we do what we do is really important to God. Ich habe gelernt, dass es Gott im neuen Bund wirklich wichtig ist, warum wir etwas tun. And I've also learned in the new covenant that it is so easy to slip from a good intention to a selfish intention. Und dass wir auch im neuen Bund sehr leicht von einer guten Absicht in eine egoistische rutschen können. It can happen before we even notice it. Das kann schneller passieren, als wir es merken. That's why Paul is saying, don't allow this to hide in your heart, because often it's hidden. We don't even see if it's there. Deshalb sagt Paulus, wir sollen das nicht in unseren Herzen verstecken, denn oft ist es verborgen und wir sehen gar nicht, dass es da ist. So, if it's hidden in our heart, that means it's not visible and not obvious. In unseren Herzen versteckt heißt, dass es nicht sichtbar, nicht offensichtlich ist. You know, this is why everybody who really wants to serve Jesus well. Deshalb muss jeder, der Jesus wirklich gut dienen will, needs to ask this question to the Holy Spirit constantly. Den Heiligen Geist ständig bitten bzw. erlauben. Holy Spirit, reveal to me the hidden things of my heart. Heiliger Geist, offenbare mir die verborgenen Dinge meines Herzens. I really need to see if there are things hidden away that I'm not even aware of. Ich muss wirklich sehen, ob es versteckte Sachen gibt, die mir gar nicht bewusst sind. If there is anything that you do from self-promotion and the Holy Spirit shows it to you, quickly repent. Wenn du irgendetwas zu deinem eigenen Vorteil tust und der Heilige Geist zeigt es dir, dann tu schnell Buße. We promote Jesus and we actually promote one another. Denn wir sollen Jesus und einander voranbringen. Once we live like this, there's no more place for self-promotion. Wenn wir so leben, gibt es keinen Platz mehr für Eigennützigkeit. But here comes another beautiful but. Und hier kommt ein weiteres schönes Aber. You know, guys, I know the buts in the Bible. Ihr wisst schon, ich kenne die Aber in der Bibel. So don't allow self-promotion to hide in your heart, but in authentic humility put others first and view others as more important than yourselves. Lass nicht zu, dass sich die Eigennützigkeit in euren Herzen versteckt, sondern gebt in aufrichtiger Demut den anderen den Vorrang und erachtet die anderen als wichtiger als euch selbst. Oh my goodness, what would happen if every Christian would live like this? Meine Güte, was wäre, wenn jeder Christ so leben würde? You know, this is a really strong in the original word. Im Urtext ist das sehr stark ausgedrückt. Because it actually means that you should put the other one ahead of yourself. Denn es bedeutet eigentlich, dass du den anderen den Vortritt geben sollst. You know, to make the other one superior to yourself. Ihn höher als dich achten sollst. You know, the Bible warns us that in the last days people will be very selfish. Die Bibel warnt uns, dass die Menschen in den letzten Tagen sehr egoistisch sein werden. And I've been around for 60 years, I've never seen as much selfishness as I do today. Ich bin seit 60 Jahren auf der Welt und habe noch nie so viel Egoismus gesehen wie jetzt. You know, and that's inside of the church and outside of the church. Sowohl innerhalb als auch außerhalb der Gemeinde. It's like what I want to do needs to be done, otherwise I'm not happy. Was ich will, muss gemacht werden, sonst bin ich nicht zufrieden. But look, Paul calls it authentic humility. Doch Paulus spricht von aufrichtiger Demut. Authentic humility is not the same as false humility. Authentische Demut ist nicht das gleiche wie falsche Demut. There is a false humility that is in many Christian hearts. Es gibt im Herzen vieler Christen eine falsche Demut. It looks very humble. It looks like humility, but it's actually not humility. Die aussieht wie Demut, aber in Wirklichkeit keine ist. I'm not worthy. Ich bin es nicht wert. I don't deserve this. Ich verdiene das nicht. Oh, I'm nothing, I'm nobody. Ich bin ein Nichts und niemand. I just need to throw myself on the mercy of God. Ich muss mich auf die Barmherzigkeit Gottes verlassen. That's not humility. Das ist keine Demut. That's actually a false humility, which is pride. Sondern es ist falsche Demut, also Stolz. Because if you say, I'm nobody, I'm nothing, you're rejecting what Jesus did through the new covenant. Denn wenn du sagst, ich bin ein Nichts und niemand, lehnst du ab, was Jesus durch den neuen Bund getan hat. You are the son of the living God. You're the heir of all things. You're more than a conqueror. Du bist ein Kind des lebendigen Gottes, ein Erbe von allem, mehr als ein Überwinder. So true humility fully accepts who you are in Jesus Christ. Wahre Demut nimmt an, wer du in Jesus Christus bist. But then look what authentic true humility does. Doch schau, was echte, aufrichtige Demut tut. Fully accepts who we are in Jesus and by choice make the other more important than ourselves. Sie nimmt völlig an, wer wir in Jesus sind und trifft die Entscheidung, die anderen höher zu achten als sich selbst. Think about this. Überleg mal. This has been something that I have offended a lot of people with. Damit habe ich viele Leute verärgert. A lot of people. Viele Leute. You know why? Weißt du warum? Because I go to a place where there is strong hierarchy in leadership. Wenn ich wohin komme, wo es strenge Hierarchie hinsichtlich Leiterschaft gibt. And they have this special room for the special big people like the preachers and pastors. An denen die besonderen Leute wie Pastoren und Prediger besondere Räume haben. And I don't accept that I'm treated differently than anybody else. Dann nehme ich das nicht an und lasse mich nicht anders behandeln. We are all brothers and sisters. All of us are equally important. Denn wir sind alle Brüder und Schwestern und gleich wichtig. So then I go to this place. Ich komme also an solch einen Ort. And there is a lunch prepared. Und dort ist ein Mittagessen vorbereitet. Nobody will touch food until I first serve myself. Und niemand rührt es an, bis ich mich nicht bedient habe. But I refuse to do that. Aber ich weigere mich, das zu tun. I say to the others, come on, ladies, you go first. Ich sage zu den anderen, los, ihr Frauen, nehmt euch zuerst. And I get in trouble for that. Das bringt mir dann Ärger ein. No, Pastor Reinhard, you are first. Nein, Pastor Reinhard, du zuerst. But my conscience doesn't allow me to do that, you know why? Aber mein Gewissen erlaubt es mir nicht, weißt du warum? Because the Bible says authentic humility puts the others first and views others as more important than yourself. Weil die Bibel sagt, dass aufrichtige Demut die anderen an erster Stelle stellt und die anderen als wichtiger erachtet als sich selbst. This scripture has guided me literally for decades. Diese Bibelstelle hat mich buchstäblich jahrzehntelang geleitet. When I'm very tired. Wenn ich sehr müde bin. And I just want to go and get some rest and get some food. Und mich nur noch ausruhen und etwas essen möchte. And there is somebody who wants to have one more conversation or one more prayer. Und dann jemand noch ein Gespräch oder ein Gebet möchte. In my heart I say to myself. Dann sage ich mir in meinem Herzen. Right now you are more important than me, than my food. My sleep. Jetzt bist du wichtiger als ich, mein Essen und mein Schlaf. And I give them all of my attention. Und ich gebe ihnen meine volle Aufmerksamkeit. Look at this. Schau. Authentic humility always considers the other more important than you yourself are. Aufrichtige Demut achtet den anderen immer als wichtiger als sich selbst. Ah, we could talk a lot about this. Darüber könnten wir viel reden. Remember. Denk dran. Are you making yourself more important or the others? Hältst du dich selbst für wichtiger oder die anderen? That's the difference between pride and humility. Das ist der Unterschied zwischen Stolz und Demut. See you tomorrow. Bis morgen.